بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir machen einen neuen Aspekt, neues Kapitel aus dem Buch At-Tawhid. Und zwar das Kapitel lautet jetzt An-Nahyu an Sabbir Rih. Und ich hatte euch etwas rumgeschickt, und zwar dieses Kitab al-Tawhid. Mittlerweile gibt es auf Deutsch übersetzt. Also das heißt, das Buch selbst, nicht die Erläuterung dazu. Insofern werde ich einfach jetzt die Übersetzung aus dem Buch vorlesen. Alhamdulillah, eine Erleichterung. Möge Allah den Bruder belohnen, der diese Arbeit gemacht hat. Und das Kapitel lautet das Verbot, den Wind zu tadeln. Und ich lese wie immer erst einmal die arabische die Übersetzung immer vor und dann das Deutsche davon. Wie dem auch sei, der Wind ist das Thema, und was hat das, die Sache mit dem Tawhid überhaupt zu tun? Kurz zusammengefasst, wenn man den Wind oder den Sturm oder was auch immer, Sturm ist ja nun verstärkte Form des Windes, beleidigt, weil man damit nicht zufrieden ist, beleidigt man in Wirklichkeit denjenigen, der die Sache erschaffen hat. Und das ist die Sache, man ist unzufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Denn der Wind, er kann in verschiedenen Arten vorkommen. Wie gesagt, wenn er stark ist, nennt wir ihn Sturm oder Orkan oder wie auch immer. Und Winde können so stark werden, dass sie Bäume rausreißen, Häuser zerstören, natürlich ganze Saatfelder vernichten. Und also da kann sehr viele Katastrophen passieren. Auch sogar Autos können geschleudert werden. Und manchmal sind die Winde sehr, angenehm und bringen eine angenehme, kühle Luft mit sich. Manchmal sind sie besonders heiß. Es gibt auch Sandstürme und so weiter und so fort. Aber all diese Sachen sind bestimmt durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die gesamte Menschheit sich versammeln würde oder wollte, um einen Sturm, den Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat für ein bestimmtes Gebiet, abzuwenden, dann könnten sie dies niemals tun. Ihr wisst, teilweise gibt es bei der Wettervorhersage die Vorhersage, wo ein Sturm demnächst hingehen wird, aber was macht man, wenn man das weiß? Man evakuiert die Städte und man versucht nicht, den Sturm abzuwenden, denn dies ist einem nicht möglich. Subhanallah, sieht man, wie schwach der Mensch ist. Und steht es jetzt dem Menschen zu sagen, unzufrieden zu sein mit dieser Bestimmung Allahs, diesen Sturm zu tadeln, zu beleidigen, etwas zu sagen, wie heißt es, diesen Sturm zu verunglimpfen? Die Antwort lautet nein. Denn dieser Sturm ist nichts anderes als ein Geschöpf Allahs, das Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, wo es lang gehen soll. Und wenn du es tadeln würdest und es könnte sprechen, oder er könnte sprechen, dann würde er sagen, warum tadelst du mich? Denn ich gehe nur dahin, wo Allah mir bestimmt hat, hinzugehen. Insofern hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dies verboten. Und wir lesen jetzt hören wir uns einen Hadith an von Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu arda, berichtet. Ich lese den Hadith mal vorab. فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّ الرِّيحِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي رحمه الله. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Ubay ibn Ka'b, tadelt nicht den Wind, wenn ihr seht, was euch missfällt, also was euch nicht gefällt, dann sagt, O Allah, wir erbitten von dir das Gute von diesem Wind und das Gute darin und das Gute, mit dem er anbefohlen wurde, es herbeizuführen. Und wir suchen Zuflucht bei dir vor dem Schaden des Windes und dem Übel darin und dem Übel mit dem er anbefohlen wurde, es herbeizuführen. Dieser Hadith ist unter anderem bei At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala überliefert, und At-Tirmidhi selbst sagte, der Hadith ist sahih, und Al-Albani rahimahullah ta'ala bestätigte dies in Sahih At-Tirmidhi. Tadeln kann auf verschiedene Arten und Weisen sein. Dass man zum Beispiel sagt, dass man tatsächlich ein Ausdruck der Beleidigung verwendet, was tatsächlich keinen Sinn macht. Oder dass man irgendwie sagt, es macht ja gar keinen Sinn, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Sturm da erschaffen hat, der macht ja nur alles kaputt. Und man also glaubt nicht daran, dass es eine Weisheit gibt, warum Allah die Sache erschaffen hat, dass man flucht über diesen Sturm und so weiter und so fort. Denn ihr wisst, wie gesagt, wenn du, stell dir mal vor, dein, wie heißt es, Kind kommt zu dir, das ist ein Gleichnis, um das besser zu verstehen, ein Kind kommt zu dir und zeigt dir, was es in der Schule für ein schönes Häuschen gebaut hat, und dann sagst du, das ist doch Schrott, dann ist das nichts anderes als eine Beleidigung für das Kind, weil das Kind hat das gemacht. Okay? Und wie heißt es, umso schlimmer ist es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sollte allerdings, aber was wir nicht zweifeln, woran wir nicht zweifeln, ist, dass solche Sachen schlecht für uns sein können, logischerweise. Denkt daran, dass wenn du ein Gebäude hast und dieser Sturm reißt das Gebäude nieder, dann hast du natürlich etwas, keinen Nutzen daraus gezogen, es sei denn, du bist ein gläubiger Mensch, dann ziehst du auch aus solchen Situationen deinen Nutzen. Wie dem auch sei, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat uns dann beigebracht, wie wir als gläubiger Mensch trotzdem noch von diesem Schaden profitieren können, indem er gesagt hat, solltet ihr so ein Sturm auf euch zukommen oder solltet ihr so einen Sturm sehen, dann sagt eben, oh Allah, ich bitte dich um das Gute darin. Ja? Und ihr wisst ja, der gläubige Mensch, für ihn, egal was ihn trifft, so ist es gut für ihn. Denn wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und dann war es gut für ihn. Allah wird ihn für seine Dankbarkeit belohnen, für seine Standhaftigkeit. Und wenn er, oder besser gesagt für seine Dankbarkeit in diesem Fall, und wenn er etwas Schlechtes trifft, den gläubigen Menschen, dann ist er geduldig und dann Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn ebenfalls für seine Standhaftigkeit belohnen. Ja? Und derjenige, der schwach im Glauben ist, na, das ist das Problem, dass er eben durch solche leichten Prüfungen vielleicht ins Wanken gerät. Der Beweis dafür, dass Stürme, also aus dem Koran, dafür, dass Stürme durchaus etwas Schlechtes bedeuten können für die Leute, die es trifft, ist der Sturm, der das Volk Ad getroffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diesen Sturm von Ad, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. Er wird alles zerstören auf dem Befehl seines Herrn. Und am Morgen sah man nur noch ihre Wohnungen, so üben wir die Vergeltung am schuldigen Volk. Surat al-Ahqaf, Vers 25. Insofern kann so ein Sturm eine Strafe sein. Und deswegen soll man nicht glücklich sein über solche Sachen, über solche Winde, wenn sie erscheinen, denn die dachten auch, das Volk von Ad dachte auch, das wären Wolken, die da kommen, die Fruchtbarkeit mit sich bringen. Nachher hat sich herausgestellt, dass es eben ihr Ende war. Aus diesem Kapitel, liebe Geschwister, der Autor hat nur gesagt, dass man solche Winde nicht tadeln darf. Was ist das Urteil darüber? Wie gesagt, das Urteil ist, dass es haram ist. Denn wenn du etwas nicht tun darfst, dann, wie gesagt, das Urteil darüber ist noch nicht klar. Aber es könnte sein, dass es makruh ist, dass du deswegen nicht tun darfst. Es könnte sein, dass es haram ist. Und beim Haram gibt es auch Stufen. Ne? Aber das Urteil, also könnte sein, es bringt einem aus dem Islam heraus. Und könnte sein, nicht. Und insofern könnte sein, eine große Sünde, könnte sein, eine kleine Sünde. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir den Wind tadeln, und deswegen ist es für uns haram, so etwas zu tun, weil es nichts anderes als ein Tadel ist für denjenigen, der den Wind geschickt hat. Zweitens, sehr schön hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen, wie wir trotzdem von dieser Sache profitieren können, auch wenn es uns eigentlich nicht gefällt. Alhamdulillah. Zusammengefasst bezieht sich das nicht nur auf den Wind, sondern auch auf andere Sachen. Angenommen, jemand fängt an, die Sonne zu beleidigen. Und ihr wisst, die Sonne, wie es im Hadith heißt, jeden Tag geht sie auf und jeden Tag geht sie unter. Und jeden Tag bittet sie Allah, oder gibt ihr Allah die Erlaubnis, wieder einmal ihre Strecke zu durchlaufen. Und wie gesagt, hier sieht man wieder, diese Geschöpfe sind nichts anderes als Geschöpfe Allahs, fertig. Und Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig dienen. Und deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, Mensch, diese, sage ich mal, dumme Sonne, warum ist sie wieder heute so heiß und so weiter und so fort, sondern die Sonne tut auch nur das, was Allah ihr anbefohlen hat. Deswegen zusammengefasst, geht nicht nur um diesen Fall mit dem Wind, sondern allgemein darf man nicht unzufrieden sein mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat an Al-Qadar und Al-Qadar. Ja, seine Bestimmung, diese göttliche Vorherbestimmung, der gläubige Mensch glaubt daran, dass es so ist, Und ihr wisst ja, wir haben über verschiedene Stufen von Menschen gesprochen in Bezug auf diese göttliche Vorherbestimmung. Und die höchste war, dass man sich zufrieden ergibt mit dem, was Allah bestimmt hat und seinen bestmöglichen Nutzen daraus zieht. Und der Gesandte Allah zum Beispiel, wenn ihm etwas Schlechtes passiert, hat er eben gesagt, ein Unheil getroffen, hat er eben gesagt, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Und er machte Dua, er sagte, oh Allah, ich bitte dich darum, dass du mir etwas Besseres statt dieser Sache gibst, die da passiert ist. Ja, dass du diese schlechte Sache austauschst mit etwas Gutes. Und das ist die Art und Weise, wie der gläubige Mensch, wie gesagt, profitiert von dieser Sache. Kommen wir zu einem zweiten Unterkapitel von diesem Kapitel, wo es auch darum geht, dass man sich Allahs Bestimmungen fügt. Der Autor, rahimahullah ta'ala, er sagte, also es ist 59. Kapitel, Verbot, also ich lese erstmal auf Arabisch vor, liebe Geschwister, er hat einfach eine Ayah, wie er erwähnt, ihr wisst, sehr viele Kapitel sind einfach nur Ayat. Babu qawlillahi ta'ala, yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya, yaquluna hal lana min al-amri min shay, qul inna al-amra kullahu lillah. Wie heißt es, diese sie denken über Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Wahrheit, sondern so wie die Leute aus der Jahiliyyah. Sie sagten, haben wir etwas anderes von der Sache? Haben wir irgendetwas von der Sache? Entschuldigung, haben wir irgendetwas von der Sache? Das heißt, konnten wir irgendwas bei der Sache beitragen? Hatten wir irgendwas zu bestimmen? Sprich, seht, die ganze Sache ist Allahs. Noch einmal, sie denken über Allah nicht die Wahrheit. Sie denken so wie die Leute der Jahiliyyah. Sie sagen, hatten wir denn irgendetwas mitzubestimmen? Sprich, die gesamte Angelegenheit ist Allahs. Diese Ayah aus Surat Al-Imran, Vers 154, ist, die Ayah, die wir zunächst einmal uns näher betrachten wollen. Auf wen bezieht sich hier Allah subhanahu wa ta'ala? Auf wen bezieht es sich? In Surat Al-Imran gibt es ein Großteil der Ayat handelt von der Schlacht von Uhud. Und bei der Schlacht von Uhud, wisst ihr, liebe Geschwister, haben die Heuchler unter den Muslimen ein großes Problem bereitet, weil sie zunächst einmal mit den Muslimen hinausgezogen sind und danach sind sie mit Abdullah ibn Ubay, sind sie dann wieder zurückgekehrt nach Medina und haben die Muslime, die Mujahideen im Stich gelassen. Und diese Heuchler, Allah sagt über sie, sie denken über Allah nicht die Wahrheit, sondern sie denken über Allah so wie die Leute aus der Jahiliyyah. Was ist damit gemeint, sie denken wie die Leute aus der Jahiliyyah? Ganz einfach, sie sagen, der Islam ist doch nicht die Wahrheit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist doch kein wahrer Prophet. Das ist, wie sie gedacht haben, deswegen sind sie ja Heuchler, weil sie in den Herzen den Kufr verbergen, den Unglauben verbergen und nach außen hin tun sie so, als wären sie gläubige Muslime. Und sie haben dann Abdullah ibn Ubay gehorcht und sind zurückgekehrt und haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, den sie hätten gehorchen sollen, im Stich gelassen. Über Allah subhanahu wa ta'ala zu denken, entweder man denkt über Allah subhanahu wa ta'ala gut oder man denkt über Allah subhanahu wa ta'ala schlecht. Zum ersten einmal, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala gut denken, dann behandeln wir schauen wir uns darüber zwei Aspekte an. Und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas tut in diesem Universum, etwas anordnet, etwas befiehlt, dann, also es geht also darum, wenn Allah etwas tut, ja, wie gehen wir damit um? Dann ist es unsere Pflicht zu denken, dass egal was Allah subhanahu wa ta'ala anordnet in diesem Universum, dann macht er das aufgrund einer Weisheit. Aufgrund einer hohen Weisheit. Es kann sein, dass wir sie verstehen und es kann sein, dass wir sie nicht verstehen. Zum Beispiel eine der Sachen, die mit Sicherheit die meisten Menschen nicht verstehen und auch nicht verstehen werden, und vielleicht haben das manche Leute verstanden, ist die ganze Existenz. Guck mal, wir leben auf der Erde und wir verstehen, warum es die Sonne gibt. Aber nach unserer Meinung könnte die Sonne und die Erde allein existieren. Warum brauchen wir den Rest überhaupt? Ja? Also es würde doch reichen, wenn unsere Erde sich um die Sonne dreht oder meinetwegen umgekehrt, ist ja völlig egal, von unserem Wissensstand her. Aber wofür brauchen wir den Mond? Also für Ebbe und Flut brauche ich keinen Mond. Ich persönlich nicht. Ja? Das heißt, die Weisheit muss ich nicht, kenne ich vielleicht gar nicht. Ja? Aber dass da mit Sicherheit eine Weisheit dahinter steckt, mit Sicherheit. Dann guckt euch außerhalb jetzt diese betrachten, verlassen wir unsere, wie heißt es, unsere Planeten, Jupiter und weiß nicht was, Saturn und so weiter. Gehen wir außerhalb, guckt, wie viele Sterne es gibt im Himmel. Wisst, jeder Stern im Himmel ist nichts anderes als eine Sonne. Also ich weiß nicht, ob von dieser Wärme der Sonne und irgendwas abkommt, aber unsere Sonne reicht uns aus von der Hitze her. Brauchen wir also nicht, wenn sie zu nahe zu uns käme, dann wäre es für uns wieder zu heiß. Das heißt, die Frage stellt sich, wofür denn das Ganze überhaupt außen drum und dran? Ja? Allah weiß, mit Sicherheit hat er es nicht umsonst erschaffen. Eine der Weisheiten ist mit Sicherheit, wie Allah im Koran uns darauf hinweist, dass man sich darüber Gedanken macht, kann es sein, dass all dieses System, was wirklich perfekt funktioniert, einfach zufällig entstanden ist. Also es würde schon als Weisheit ausreichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen erschaffen hat, damit er ein Argument hat gegen uns, falls jemand sagt, Allah gibt es nicht oder etwas ähnliches in dieser Richtung. Aber wie gesagt, entweder wir wissen es oder wir wissen es nicht. Dafür dürfen wir nicht denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas tut mit einer schlechten Absicht. Aber es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala für manche Menschen etwas erschafft, weil er für sie etwas Schlechtes will. Zweifellos. Schauen wir uns zum Beispiel an Surat al-Ahzab, Vers 17. Ich lese auf Arabisch vor. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, wer ist es, der euch vor Allah schützen kann, wenn er vorhat, über euch ein Übel zu verhängen oder wenn er vorhat, euch Barmherzigkeit zu erweisen. Also es kann sein, dass, und dann heißt es, und sie werden für sich außer Allah weder Beschützer noch Helfer finden. Ja? Entschuldigung, ich habe es falsch ausgedrückt vorhin. Ja? Also es geht darum nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes will, sondern es geht darum, wenn wir auf die Taten anderer schauen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann es sehr wohl sein, dass diese Person etwas Schlechtes für jemanden will. Und Allah in dieser Ayah fragt, wenn jemand jetzt für euch Gutes oder Schlechtes will, wer könnte euch verteidigen vor dieser Person, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Niemand. Deswegen sagt Allah, und sie werden für sich außer Allah weder Beschützer noch Helfer finden. Jetzt kommt der zweite Aspekt von, wenn man über Allah subhanahu wa ta'ala gut denkt. Und zwar, wenn es darum geht, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dir tut. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas mit dir tut, dann kommt es darauf an. Grundsätzlich sagen wir immer, man soll gut denken darüber, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas mit dir vorhat. Egal was Allah mit dir tut, auch wenn es nach außen hin so aussieht, als wäre es etwas Schlechtes, sollst du dich überzeugen davon, dass es gut ist. Aber unter einer Bedingung, und zwar, wenn du auch wirklich das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir grundsätzlich verlangt hat. Wenn du dich also korrekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verhältst und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, soweit du kannst, umsetzt, und wenn du eine Sünde begehst, die bereust und so weiter und so fort, das heißt, wenn du ein aufrichtiger Muslim bist und dann trifft dich Schlechtes, was ihm der Anschein hat, dass es schlecht ist, dann natürlich sollst du denken, dass es inshallah gut für dich ist, weil Allah will dir deine Sünden dadurch vergeben, Allah will deinen Stand erhöhen. Aber wenn eine Person, umgekehrt, seine Pflichten unterlässt und verbotene Dinge tut und dann auch noch gut denkt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm solche Sachen schickt, dann natürlich ist das nichts anderes, als dass er ja irgendwie Wunschvorstellungen hat, die wohl nicht in Erfüllung gehen werden. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht, das widerspricht seiner Weisheit in diesem Fall. Ja? Sondern wenn du Sünden begehst und deine Pflichten nicht erfüllst, dann natürlich sollst du dich selbst tadeln und nicht sagen, ja, inshallah ist es gut, was mich hier trifft. Ja, du sollst eher denken, dass das vielleicht eine Vorstrafe ist von dem, was dich im Jenseits erwartet. Und insofern sieht man die Hoffnung und die Angst, ja, das ist ein Zusammenspiel, wo man das richtige Maß einhalten muss. Überwiegt die Hoffnung beim Menschen, dann endet er daher damit, wie manche Leute sagen, ich habe jetzt schon die höchste Stufe der Gewissheit erreicht, ich brauche nichts mehr machen. Ja, das gibt es. Und andere Leute umgekehrt. Wenn die Angst überwiegt, dann irgendwann geben sie auf und sagen, ich brauche eh nichts mehr machen, weil ich habe sowieso verloren. Und der gläubige Mensch, wenn er Gutes tut, hat er Hoffnung. Und wenn er Schlechtes tut, dann soll bei ihm die Angst überwiegen. Aber darüber haben wir, denke ich, einmal ausführlich gesprochen. Tayyib. Die zweite Sache. Wenn man schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denkt, zum Beispiel sagt man, das, was Allah subhanahu wa ta'ala tut, macht keinen Sinn oder ist ungerecht oder etwas ähnliches. Ungerecht, wie jemand, wenn er kommt und sagt, manche Gesetze, die Allah im Koran erwähnt, sind doch ungerecht den Menschen gegenüber. Das gehört natürlich zu den größten verbotenen Dingen und zu den übelsten aller Sünden, dass man so etwas sagt. Und das ist natürlich so, wie die Heuchler gedacht haben. So wie die Heuchler gedacht haben. Sie sagten in dieser Aya, يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ. Haben wir überhaupt irgendetwas in der Sache mitzubestimmen gehabt? Ihr wisst, die Heuchler natürlich, nachdem die Muslime am ersten Tag in der Schlacht von Uhud besiegt worden sind, beziehungsweise eine Niederlage erlitten haben, haben sie natürlich gesagt, naja, wären die bei uns geblieben, wären sie mit uns nach Hause gegangen, so wie wir nach Hause gegangen sind, wären sie nicht gestorben. Ja? Und das ist natürlich eine unglaubliche, erstens Unzufriedenheit mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Denn sie denken, nach dem Tod geht es nicht weiter. Und sie denken, dass der Märtyrer hier eine Niederlage erlitten hat. Nur weil die Muslime insgesamt eine Niederlage erlitten haben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, die einzelne Person, hat sie eine Niederlage erlitten? Nein, wenn sie schon im Paradies rumfliegt, dann hat sie sicher einen Sieg errungen. Nur das sehen sie nicht, diese Leute, weil sie glauben nicht daran. Und die zweite Sache ist, also sie wollten damit einfach den Tadel von sich selbst abwenden an andere. Ja, sie wollten sagen, hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf uns gehört, dann wäre das alles nicht passiert. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna al-amra kullahu lillah. Die gesamte Angelegenheit ist Allahs. Das heißt, ihr habt sowieso gar nichts zu bestimmen in der Sache. Ihr hättet, erstens, alles ist bestimmt durch Gottes Bestimmung, schon festgeschrieben, wer an welchem Stelle sterben sollte, und wie es in der Sura auch klar heißt. Das heißt, selbst wenn jemand nicht hinausgezogen wäre zur Schlacht, aber Allah hatte ihm bestimmt an der Stelle so und so zu sterben, dann wäre er hinausgegangen und wäre genau an dieser Stelle gestorben. Ja, und so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Das heißt, sie hatten sowieso von vornherein gar nichts zu bestimmen gehabt. Der gläubige Mensch hat nichts zu entscheiden in dem, was Allah bestimmt hat. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu etwas aufruft, ja, und heutiger Zeit, damit wir es nicht vergessen, über früher sprechen, heutige Zeit, die Gelehrten einem etwas sagen, was man zu tun hat, denn die Gelehrten sind nichts anderes als die Erben der Propheten, und wenn sie etwas sagen, und das wäre es natürlich nicht, weil sie es selbst sagen, sondern weil sie es eben mit einem Beweis aus dem Koran oder der authentischen Sunna beweisen, dann ist man genauso verpflichtet, diese Sache Folge zu leisten, und hat man nicht die Entscheidung, die Wahl zu sagen, ja oder ich mache oder nein. Allah sagt, يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Sie behalten insgeheim, was sie dir nicht preisgeben, und das ist natürlich die Eigenschaft der Heuchler, dass sie niemals die Wahrheit nach außen tragen, das heißt die Wahrheit, was in ihrem Herzen ist, und sie behalten, sie verbergen den Kufr und den Fusuq und den Isyan. Das sind drei Worte, die Allah im Koran erwähnt hat. Al-Kufr ist die große Sünde, also das heißt der große Unglaube ist hiermit gemeint. Al-Fusuq ist die Plural von Fisq, der Frevel, gemeint ist hier die großen Sünden, und Al-Isyan sind die kleinen Sünden. Und das ist ein Beweis aus dem Koran, dass es eben drei Stufen von Sünden gibt. Und nicht, wie manche gesagt haben, es gibt nur zwei oder vielleicht sogar nur eine. Aber es gibt drei verschiedene Formen von Sünden, drei Stufen. Und sie sagen, ma qutilna hauna. Das heißt, لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاونا. Das heißt, hätten wir etwas zu entscheiden gehabt, wären wir hier nicht gestorben. Und das ist natürlich kein Glaube an Al-Qada und Al-Qadr. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Ja, Allah, das heißt, sie sagen, hätten wir das von der Sache gehabt, legen wir hier nicht erschlagen. Hätten die Leute von uns gehört, wären sie da nicht gestorben in Uhud. Sprich, wäret ihr auch in euren Häusern gewesen, wahrlich, jene wären hinausgezogen, denen der Tod bei ihren Ruhestätten vorgezeichnet war. Ja, das ist die Sache. Also das heißt, der Tod, den kann man nicht abwenden. Es geht nur darum, an der Stelle, wo du sterben solltest, warum bist du da gewesen? Bist du da gewesen, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dir gesagt hat, dass du hinkommen sollst und dahin, dass du dich opfern sollst, dann bist du auf dem richtigen Weg gewesen. Aber wenn du dahin gehst, aus irgendwelchen anderen Gründen, aus Heuchelei, dann bist du an der gleichen Stelle gestorben und nach außen hin für den Betrachter gab es keinen Unterschied, aber der eine hat das Paradies und der andere hat sich geopfert für gar nichts. Genauso wie die Leute, die heutzutage sterben aufgrund von Liebe zum Vaterland oder aufgrund von die ganzen christlichen Märtyrer, jüdische Märtyrer, was sowas gibt, die ganzen Leute, die sich opfern und die ganzen Leute, wie gesagt, die sich für das eigene Volk im Namen des Vaterlands und all diese Sachen, diese Leute verschwinden ihre Seelen. Das ist traurig an der Sache, man hat nur eine Seele. Beim Geld kann man es verschwenden, bei der Seele macht man es genau einmal. Und diese Begründung, die sie gemacht haben, war sinnlos. Es macht keinen Sinn, denn jeder Mensch stirbt sowieso und selbst wenn er zu Hause bleibt in seiner Festung, in seinem Schloss, trotzdem wird er sterben und der Todesengel wird genau zu ihm kommen. Es gibt eine Erzählung. Es gibt eine Erzählung von Israeliat, wo Suleiman a.s. sitzt und da hat er immer so Leute gehabt, die in seinen Sitzungen teilgenommen haben. Und einer zu den Leuten, eines Tages saß er in einer Sitzung mit einer seiner Begleiter sozusagen. Und da war ein Dritter dabei. Und der Dritte, der war der Todesengel. Ne? Der Todesengel, der war natürlich in der Gestalt eines Menschen da, dass man nicht erkennen konnte, wer es war. Und dann hat der Todesengel den Begleiter von Suleiman so böse angeguckt. Und der natürlich hat Angst bekommen, der andere. Ja? Aber der wusste nicht, wer das war. Und dann ist der Todesengel weggegangen. Und dann hat der Begleiter zu Suleiman gesagt, sag mal, wer war denn das? Hat er gesagt, das ist der Todesengel gewesen. Und dann hat er halt gemeint, pass auf, der hat mir so Angst gemacht mit seinem Blick. Ich bitte dich ganz einfach, bitte, eine Bitte. Lass mich in irgendein anderes Land gehen. Hauptsache, ich bin nicht zusammen mit diesem Todesengel. Und dann sagte Ibrahim, kein Problem. Und ihr wisst, Ibrahim a.s., wie es im Koran steht, der konnte die Winde dienstbar machen. Suleiman. Was habe ich gesagt? Ibrahim. Suleiman a.s., der konnte die Winde dienstbar machen. Also hat er den Wind angeordnet, dass er seinen Partner da nach Indien bringen soll. Auf jeden Fall war er dann in Indien und später kam dann der Todesengel wieder zur Sitzung zurück und dann fragte der Suleiman fragt den Todesengel, sag mal, warum hast du den so böse angeguckt? Er hat Angst gehabt und er wollte jetzt nicht mehr hier sein. Dann sagte er ganz einfach, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir angeordnet, dass ich dein Begleiter in Indien seine Seele nehmen soll. Also du hast ihn dahin geschickt, ich bin hingegangen, der war da, Alhamdulillah, und da konnte ich ihn dort einfach in Gewahr nehmen. Ja, und dann habe ich ihn dort eben praktisch seine Seele genommen. Das hat eben dort gestorben. Und all dies eben zeigt eben, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat, wo man zu sterben hat, dann wird Allah irgendwas erschaffen, dass man auch tatsächlich genau zu der Stelle gelangt. Ihr wisst, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt, dann gibt es zwei Arten davon. Da haben wir öfter darüber gesprochen. Und es ist sehr wichtig, diese Sache zu verstehen, damit man nicht missversteht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt hat. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt Dinge, entweder bestimmt sie gesetzlich gesehen, aus einem gesetzlichen Blickwinkel. Das heißt, Allah bestimmt, dass man fasten muss. Er sagte, oder ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben worden, genauso wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Oder Allah hat bestimmt das Gebet, dass man es zur richtigen Zeit verrichten muss. Das Gebet ist wahrlich den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. طيب, die Frage ist, halten die Leute sich alle dran? Die Antwort ist nein. Deswegen geht es hier um die Bestimmung Allahs, die nicht unbedingt umgesetzt werden muss. Das nennt man eben Shar'i. Ja? Oder was ist Shar'i nennt man das? Gesetzlich. Weil Allah hat das bestimmt, aber es muss nicht unbedingt eintreffen. Und die zweite Art ist Kauni. Was ist, wenn man möchte, kann man das als universell bezeichnen oder so. Auf jeden Fall, dass es die zweite Art der Bestimmung ist, dass wenn Allah das bestimmt, dann wird es auch auf jeden Fall durchgesetzt. Und da kann niemand seinen Befehl zurückweisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah hat es vorgeschrieben, sicherlich werde ich siegen, ich und meine Gesandten. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Gesandten werden im Endeffekt die Siegreichen sein, egal was passiert. Ja? Aber beim Gebet muss nicht sein, dass jeder betet, obwohl Allah gesagt hat zu den Leuten, ihr sollt euer Gebet verrichten. All dies, liebe Geschwister, lässt Allah zu. Und wie heißt es? Also die ganzen, wir sind ja noch im Kapitel, wie gesagt, geht um Al-Qadar und Al-Qadar unter anderem. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala eben etwas bestimmt und guckt, ob man damit zufrieden ist. Allah will sehen, was in den Herzen der Leute ist. Allah will prüfen, ob der Iman an Al-Qadha und Al-Qadr im Herzen verankert ist. Und ob man daran glaubt, dass Allah alles tut aufgrund einer Weisheit. Und Allah will sehen, glaubst du wirklich an diesen Namen Al-Hakim? Ja, du sagst zwar, Al-Hakim ist Allah, der Allweise, aber glaubst du auch wirklich an das, was dahinter steckt? Ja? Und all dies gehört zum Iman an Allahs Namen und seine Eigenschaften. Ja? Dass man eben glaubt, was dahinter steckt. Und Allah prüft dadurch den Menschen, den bei ihm schlechte Sachen, also für ihn, wie gesagt, dem Anschein nach schlechte Sachen gibt, um zu gucken, ob er sich dann standhaft bleibt oder ob er schon in Wanken gerät. Zum Beispiel manche Leute, nehmen wir ein klassisches Beispiel, da wir hier in Deutschland sind oder sagen wir nicht muslimisches Land sind, allgemein, aber es geht nicht um Deutschland. Ein Mann kommt, heiratet eine Frau aus einem nicht-muslimischen Land und die Frau ist unglaublich verliebt in diesen Mann und nimmt dann den Islam für ihn sogar an, so groß die Liebe, und dann betet sie Alhamdulillah und fastet so lange die Ehe wunderbar geht, und dann natürlich eines Tages, ich bringe jetzt mal den schlechtesten Fall, sie kriegen Kinder und dann läuft die Ehe nicht mehr so gut, ja, weil der Mann plötzlich sagt, ich möchte lieber in mein Heimatland wieder zurückgehen. Der hat auch nicht ganz verstanden, worum es geht. Ja. Auf jeden Fall will er in sein Heimatland zurückgehen und die Kinder, natürlich die Mutter ist hier in Deutschland, ihre eigene, also sie hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen als der Mann, gerade wenn der Mann ein Araber ist und Muslim ist, auf jeden Fall Ausländer. Und dann sagt die Mutter sich irgendwann mal, alles war Quatsch, mir geht's so schlecht jetzt. Der Islam hat mir gar nichts gebracht. Der Islam hat mir nichts gebracht. Gott hat mich im Stich gelassen. Und jetzt betet sie nicht mehr, fasst nichts mehr, Hijab zieht sie aus und das war's. Das heißt, die leichteste, was heißt leicht, also so einfach ist es nicht, aber eine Prüfung hat die Person schon aus dem Iman rausgebracht. Komisch. Hatte sie den Islam angenommen, damit es ihr gut geht? Unser Prophet, wenn er das gemacht hätte, dann hätte er den Islam schon lange verlassen. Ja? Weil unser Prophet bis zum 40. Lebensjahr hatte er eine ganz gute Stellung in der Gesellschaft gehabt und hatte keine Probleme gehabt. Ab dem 40. Lebensjahr hat man ihn als verrückten Zauberer und Betrüger bezeichnet und beleidigt und ihn geschlagen und am Ende rausgejagt aus seiner Stadt und versucht umzubringen mehrmals. Okay? Also das heißt, wenn es darum geht, ein gutes Leben zu führen, dann bist du lieber ein Opportunist. Das heißt, du läufst dir mit der Mehrheit. Dann geht es dir viel besser. Ja? Aber das geht nicht darum. Es geht darum, dass man der Wahrheit folgt, egal welches ist. Also die gläubige, standhafte Frau, der ist es Schnuppe, ob der Mann Muslim ist oder nicht Muslim ist. Im Gegenteil, wenn er anfängt, selbst leichtsinnig zu werden, seine Gebete zu unterlassen, dann ermahnt sie ihn, und wenn nicht, dann schmeißt sie ihn raus. Das kann sie ja dann gerade machen. Also die Macht soll sie richtig ausnutzen, in diesem Fall, ja. Aber nicht umgekehrt, Allah musta'an. Also wie gesagt, Allah prüft den Menschen, um zu sehen, ob er wirklich sich da an den Islam hält oder ob das alles nur ein Schein war, ja. Und wie gesagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die am stärksten geprüft werden, sind die Propheten, also allgemein die Propheten. Und dann sagte er, und dann die danach. Gemeint ist im Glauben. Ja? Das heißt umgekehrt, wenn du nicht geprüft wirst, dann sollst du dich fragen, ob dein Glauben in Ordnung ist. Und wenn du nicht geprüft wirst, vielleicht prüft dich Allah auch nicht, weil er weiß, dass dein Glaube schwach ist. Ja? Und er will nicht, dass du die Prüfung nicht bestehst. Ja? Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam prüft, warum hat er das gemacht? Natürlich, damit er seine Rangstufen erlangt. Unser Prophet sagt dann, wenn er krank war, sagte er über sich selbst, dass er, wenn er krank ist, hat er gelitten wie zwei Menschen. Ja. Und das können wir uns eigentlich schlecht vorstellen, was das für ein Leiden ist, ja. Aber trotzdem, mit Sicherheit wollte Allah für ihn Gutes und er hat für ihn sicherlich Gutes bestimmt, ja. Weil die höchste Stufe kriegt man einfach nicht nur einfach so, ja. Auf jeden Fall, die Sahaba radiallahu anhum die Leute, die Tauba gemacht haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen angeordnet, nach dieser ersten Niederlage noch einmal hinauszusehen. Das heißt, nachdem die Schlacht zu Ende war die Mushrikin mehr oder weniger einen Sieg erlangt haben, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba noch einmal angeordnet, noch mal hinauszusehen, weil die anderen haben nicht damit gerechnet, dass gleich am nächsten Tag noch einmal, eine Schlacht stattfinden würde. Und man hatte sogar den Sahaben Angst gemacht. Man sagte zu ihnen, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Das heißt, die Leute haben sich gegen euch versammelt, also fürchtet sie. Die Leute, die Mushrikin, haben sich gegen euch versammelt, also fürchtet sie und geht weg. Aber die Sahaben sind umgekehrt, sind wieder hinausgezogen am nächsten Tag und bis zu einer Ortschaft, das Himra oder Hamra al-Asad, hinaus, und dann haben sie die Mushrikin dort nicht mehr vorgefunden, sondern die Mushrikin sind aus Angst zurückgezogen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Schrecken in die Herzen von der Leute aus Mekka gesetzt und sie sind aus Angst zurückgekehrt, ja. Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala als einen Sieg gewertet für die Gläubigen. Allah sagt im Koran, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ وَاتَّبَعُوا رَدْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Nachdem sie zum zweiten Mal ausziehen sollten, fanden sie dann dort niemanden vor, und das wurde als Kampf gewertet. Und jetzt ist euch kurz die Übersetzung vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 174. Vers Surat Al-Imran, daher kehrten sie, also nachdem sie noch mehr hinausgezogen waren, daher kehrten sie mit Allahs Gnade und Huld zurück, ohne dass sie ein Übel getroffen hätte. Weil es hat kein Kampf mehr stattgefunden. Und sie folgten dem Wohlgefallen Allahs, und Allah ist voll großer Huld. Und hier sehen wir, dass wenn du das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich belohnt, als hättest du diesen Kampf gewonnen. Der Kampf hat nicht einmal stattgefunden, aber die Belohnung steht fest da. Um den Leuten zu zeigen, Allah subhanahu wa ta'ala, damit er dich belohnt, musst du nicht für ihn gekämpft haben. Ja? Sondern damit Allah dich belohnt, musst du Allah gezeigt haben, dass du das tust, was Allah von dir verlangt hat. Na, im weiteren Vers heißt es, الظانين بالله أو الآية heißt ويعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. In Surah Al-Fath Vers 6 heißt es, und damit er die Heuchler und die Heuchlerinnen und die Götzendiener und die Götzendienerinnen strafe, die von Allah die böse Erwartung hegen, dass sie denken über Allah schlecht. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein, das heißt, sie werden für immer in diesen Übel eingehüllt sein. Allah zürnt ihnen, das heißt, er ist wütend auf sie, verflucht sie, ihr wisst, verflucht ist die Entfernung aus der Barmherzigkeit Allahs, und bereitet ihnen die Hölle, wie böse ist der Ausgang. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, sagte Folgendes. Ibn Qayyim, Muhammad Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullahu ta'ala, war einer der großartigsten Schüler von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Er sagte, rahimahullahu ta'ala, ein längeres Zitat, was wir uns einfach mal versuchen zu genießen, was er da sagt. Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, in Bezug auf den ersten Vers, also wo es auch wieder, also wie gesagt, um den Vers, dass die Heuchler schlecht gedacht haben über Allah bei der Schlacht von Uhud. Sie haben gesagt, wären wir zu Hause geblieben, dann wäre das für uns viel besser gewesen. Ja? Ibn Qayyim sagte, in Bezug auf diesen ersten Vers, der Gedanke der Unwissenheit, Dhanna al-Jahiliyyah, also so zu denken wie die Leute aus der Jahiliyyah, wurde gedeutet, als würde der Allerhabene seinem Gesandten nicht helfen. Und als neige sich dessen Auftrag alsbald dem Ende zu. Ja, also bald wird er sowieso verloren haben, bald wird er umgebracht werden, dann ist der Islam sowieso vorbei. Er wurde auch gedeutet, als dass die Bedrängnis, welche er erlitt, nicht in der Vorherbestimmung und Weisheit Allahs begründet war. Also sie konnten nicht das vereinen, was passiert ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit der Weisheit Allahs. Und das ist eben, die Leute machen öfter den Fehler, sie denken, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist, dann muss er ein einfaches Leben haben und zufriedenes Leben haben und dann muss er eigentlich immer mit Gaben beschüttet sein. Was aber nicht stimmt, was überhaupt nicht der Fall ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, der beste Mensch, hat Hunger gehabt und hat gelitten und hat auch Sorgen gehabt. Ja? Und im Gegenteil, die größten Sorgen hatte die Sorge der Umma, was es insgesamt. Ja? Und trotzdem, das heißt also, wenn Allah mit einem zufrieden ist, heißt nicht, dass er in einem Palast lebt. Aber das ist halt die falsche Vorstellung von Allah. Dies deutet somit auf die Verleugnung der Weisheit und der Vorbestimmung Allahs. Ja, das nutzt es nichts, wenn man dann sagt, ich glaube an Iman Billahi und Allah, an seine Gesandten und die Engel und die jüngsten Tag und so und an die göttliche Vorherbestimmung, egal ob es gut oder schlecht ist. Das ist, woran du glauben solltest. Und das ist, was deine Zunge sagt, aber deine Taten, das ist, widersprechen dem. Also dies deutet somit auf die Verleugnung der Weisheit und der Vorbestimmung Allahs, als auch auf die Verleugnung, dass der Auftrag des seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam vervollständigt wird. Ja? Allah im Koran sagte, liebe Geschwister, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Allah hat im Koran versprochen, dass der Islam alle Religionen in Schatten stellen wird. Und wenn jemand denkt, wie die Heuchler damals, ach, der Islam ist es bald zu Ende, dann glaubt er nicht an diese. Und dass er über jede andere Religion, jedes andere System obsiegen wird. Wie gesagt, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. In Surat al-Saff. Dies waren üble Gedanken in den Köpfen der Heuchler und der Polytheisten, wie sie in Surat al-Fath erwähnt sind. Das war die zweite Ayah heute. Dieses schlechte Denken, wann as-saw, hier heißt as-su, das ist falsch, also muss es nach der Lesart und Hafs heißen, geziemt weder seiner Herrlichkeit, noch seiner Weisheit, also auf Geld von Allah subhanahu wa ta'ala, noch seiner Preiswürdigkeit, noch seiner wahrhaftigen Verheißung, Gleich wer denkt, dass die Falschheit, das heißt der Schirk, gegen die Wahrheit, Al-Haqq, der Tawhid, dauerhaft obsiegen wird und sie vernichten kann. Oder wer leugnet, dass alle Dinge durch die Entscheidung und durch das Urteil Allahs zustande kommen. Oder wer die gesetzliche Weisheit hinter seinem preiswürdigen Urteil verleugnet und denkt, dass dies nur ein willkürlicher Wille ohne Sinn sei, dies sind Gedanken jener, die ungläubig sind. Wehe jenen, die nicht an die Strafe des Höllenfeuers glauben. Er sagte weiterhin, rahimahullah ta'ala ibn Qayyim, und die meisten der Menschen glauben Übles von Allah in Bezug auf das, wovon sie selbst im Besonderen betroffen sind. Und was er, subhanahu wa ta'ala, nicht anderen zufügt. Ja, also wenn dich trifft etwas, warum hat er meine Kinder genommen und hat nicht andere leiden lassen? Warum ausgerechnet meine Kinder müssen leiden? Niemand ist davon bewahrt, außer jene, die Allah seinen Namen und Eigenschaften als auch die Unerlässlichkeit seiner Weisheit und der Preisung gegenüber wahrhaftig kennen. Also noch einmal, bewahrt von diesem schlimmen Sache wird nur jemand, der wirklich an Allahs Namen und Eigenschaften glaubt. Und insbesondere hier, natürlich, wie wir gesagt haben, insbesondere sein Name Al-Hakim. Der Allweise, das heißt nichts, was er anordnet. Oder alles, was er anordnet, alles, was er bestimmt, ist weise. Möge der Weise dem guten Rat gegenüber Aufgeschlossene auf sich selbst genau achten und dem guten Rat gegenüber Aufgeschlossene auf sich selbst achten, acht geben in dieser Angelegenheit und möge er reuevoll zu Allah kehren und um seine Vergebung flehen für die üblen Gedanken gegen seinen Herrn, die er in sich trug. Wenn man genau darauf achten könnte, dann sehe man in solch einer Person Trübsal und Verärgerung mit dem, was Allah abgesandt hat. Er würde es tadeln und Fehler darin suchen und denken, dass es vielmehr so sein sollte. Einige haben ein kleineres Ausmaß an solchen Gedanken, andere ein größeres. Die Menschen sind eben nicht alle gleich. Prüfe dich selbst, bist du frei von solchen Gedanken? Wenn du sicher davor bist, so bist du sicher vor einem großen Unheil. Aber wenn du es nicht bist, dann kann ich dich nicht als errettet ansehen. Und im darauf folgenden Kapitel werden wir sehen, wie wichtig der Iman an Al-Qadha und Al-Qadr ist, das heißt an die göttliche Vorherbestimmung ist, und dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals die Tat von irgendjemandem akzeptieren wird, bis er nicht an Al-Qadha und Al-Qadr glaubt. Und das war die Aqida der Sahaba. Und deswegen ist er auch, gehört er zu den Arkan al-Iman, die sechs, der Iman an die Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ein kleiner Aspekt, machen wir, wollt ihr eine kleine Pause haben? Seid ihr sicher? Ich rede immer so viel. Baden. Also machen wir weiter oder Pause? Wenn jemand sagt Pause, machen wir Pause. Ich schätze, also noch so circa 15 Minuten, hoffentlich halte ich das ein. Das ist das Problem. Aber ihr könnt mich ja daran erinnern, das ist kein Problem. Aber jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte über solche Leute, die so etwas denken, er sagte, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah ist mit ihnen zornig oder zürnt über sie. Al-Ghadab, der Zorn, ist eine der Eigenschaften Allahs, die bezogen auf seine Taten. Was heißt das Ganze, besonders seine Taten? Das heißt, dass es nicht eine Dauereigenschaft ist von Allah, sondern dass es eine Eigenschaft ist, wenn Allah zornig werden will, dann ist er zornig. Und wenn er zufrieden will, ist er zufrieden. Aber zum Beispiel Al-Hayah, die Lebendigkeit, Allah ist immer lebendig. Er stirbt niemals. Ja? Das heißt, man bezieht sich, es gibt Eigenschaften in Bezug auf sein eigenes Wesen, er selbst, und es gibt Eigenschaften in Bezug auf seine Handlungen. Okay? Und Al-Ghadab ist eine Eigenschaft in Bezug auf seine Handlungen. Ja? Wenn Allah will, dann ist er zornig. Und das Ergebnis seines Zorns ist was? Dass er sich rächt. Arabisch Intiqam. Das ist recht. Manche Leute, die ein Problem haben mit diesen Eigenschaften Allahs, die haben gesagt, es gibt es nicht, dass Allah zornig wird, weil das ist eine Eigenschaft eines Menschen. Und deswegen ist hier nicht Zorn gemeint, wirklich, sondern gemeint ist, dass Allah sich rächt. Sie sagen also, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, und Allah zürnt über sie, bedeutet eigentlich, und Allah rächt sich bei ihnen. Und wir sagen, das ist eine Entstellung der Bedeutung der Verse. Das heißt auf Deutsch eine Verfälschung. Entstellung heißt Verfälschung. Und der Beweis dafür ist eigentlich ganz einfach. Erstens einmal, Allah hat das nicht gesagt. Das ist der deutlichste Beweis. Viele Leute lassen sich verblenden durch irgendwelche Aussagen, die einem sagen, nein, Allah meinte das nicht, sie und so und so. Wenn jemand so etwas sagt, muss man erst nach seinem Beweis fragen und weit hergeholt ist, dass sie irgendeinen Beweis bringen können. Also natürlich gemeint ein Beweis, der akzeptabel ist. Beweis aus dem Koran, ein schöner Beweis aus dem Koran ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Nachdem sie uns erzürnt hatten, nahmen wir Vergeltung an ihnen. Noch einmal, nachdem sie uns erzürnt hatten, das heißt, nachdem sie uns dazu gebracht haben, zornig zu werden, haben wir uns bei ihnen gerecht. Das heißt also was? Das heißt zwei Paar Schuhe, ist nicht das gleiche. Das heißt, jemanden zornig machen ist eine Sache und daraufhin rächt er sich bei ihm. Ja? Und deswegen ist die Aqidah von Ahl al-Sunnah al-Jama'ah immer noch die gleiche, Alhamdulillah, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst gesagt hat, daran glaubt. Und zwar auf die Art und Weise daran glaubt, wie es Allah gebührt. Ja? Und dass man nicht was beim Menschen vergleicht. Manche Gelehrte haben gesagt, es kann nicht sein, dass Allah zornig wird. Warum? Weil Zorn bedeutet eigentlich, dass das Blut kocht im Körper. Und wir sagen, ja, beim Menschen kann das schon der Fall sein, aber ihr habt ein Problem. Ihr denkt immer, Allah ist so wie ein Mensch. Ist aber nicht der Fall. Ja? Nur weil diese Eigenschaft bei Allah vorhanden ist und bei uns auch, heißt es doch noch lange nicht, dass wie es zustande kommt, das gleiche ist. Ja? Das ist eben das Problem. Deswegen, diese Leute, die eigentlich Angst davor haben, Allah zu vergleichen mit seinen Geschöpfen, in Wirklichkeit sind sie diejenigen, die es gemacht haben, weil sie sagen, wie gesagt, Zorn bedeutet, dass Blut kocht und es kann nicht sein, aber bei Gott sein, deswegen kann es nicht Zorn sein, es muss sein, Rächen. Das ist der erste Fehler, den sie machen. Zweite Fehler, den sie machen, wenn man seine Augen aufmacht, sie haben das Problem gar nicht gelöst. Weil wenn sie jetzt sagen, rächen, der Mensch kann sich auch wieder rächen. Also das Problem ist nicht gelöst. Ja? Sie haben das nur verlagert, von einem Wort zum nächsten Wort. Ja? Und das ist einer der größten Beweise, dass eben diese Leute diesen Tahrifat machen, und zu ihnen gehören Al-Asha'ira und Al-Maturidiyya und im extremsten Fall Al-Mu'tazila. Ihr wisst ja, die Mu'tazila sind die extreme Form von Al-Asha'ira. Die Asha'ira haben das mit den meisten Sifat von Allah gemacht, und die Mu'tazila haben das dann mit allen Sifat gemacht. Ja. Die waren also konsequenter in dieser Hinsicht. Und die Ahl al-Sunnah al-Jama'ah ist dann, die Mitte ein, den richtigen Weg ein, indem sie das, was Allah sagt, so akzeptiert, wie Allah es gesagt hat. Na, also gut, da möchte ich nicht noch einmal, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Dann machen wir hier Stopp, das haben wir inshallah genügend behandelt. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.